Was ist die schädigende Lüge? Die schädigende Lüge ist eine falsche Aussage zum Nachteil des Nächsten. Man will dem Nächsten Schaden zufügen und deswegen lügt man.